Laut Meldung der südkoreanischen Internetzeitung Tongilus hielten die Bürgerversammlung für die richtige Zurückerlangung der US-Militärbasis in Gyeongsan und der Solidaritätsverein für Demokratie, Volksleben, Frieden, Vereinigung und Souveränität. Am 7. Juni war der US-Militärbasis in Gyeongsan von Seoul eine Pressekonferenz ab, auf der sie gegen Krieg und für Frieden auftraten und die richtige Zurückerlangung der US-Militärbasis in Gyeongsan verlangten. Am 6. Juni veranstaltete die Filiale Daejeon des Instituts für Nationalfrage in Südkorea im Gedenkhaus Daejeon ein Treffen für die Liquidierung der Übelstände gegen die Nation und die Demokratie. Die Redner sagten, im Gedenkhaus seien viele Landesverräter aufgebahrt und es beweise eindeutig, dass die südkoreanische Gesellschaft diejenigen, die antinationale und antidemokratische Taten begangen hätten, nicht richtig bestraft habe.